Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bitte nur das Nötigste auf die Reise mitnehmen. Das galt auch schon für die jungen Adligen der frühen Neuzeit. Also gut, dann eben nur zweckmäßige Kleidung, Bücher, Kunstbände, Landkarten, Zeichenblöcke, Waffen, die Reiseapotheke, Besteck und Gewürze, Matratzen, Pferde, Kutschen. Die Grand Tour. Eliten auf Bildungsreise. Die Kunst des Lebens erlernt man nicht im Studierzimmer. Davon ist der englische Historiker und Schriftsteller Edward Gibbon schon im 18. Jahrhundert überzeugt. Er verbringt viele Jahre seines Lebens mit Bildungsreisen quer durch Europa, studiert die Schweiz, Frankreich und natürlich Italien. Italien. Das Land, das über Jahrhunderte hinweg die wichtigste Etappe all derer ist, die sich seit dem 16. Jahrhundert auf die sogenannte Grand Tour oder Kavaliersreise begeben. Eine Bildungsreise quer durch Europa, die nicht der Erholung dient, sondern der Ausbildung. Solch eine Reise ist allerdings allein den Privilegierten vorbehalten. Diejenigen, die auf Tour geschickt werden, gehören zum Who is Who der europäischen Adelsgeschlechter und wohlhabenden Patrizierfamilien. Also zum Kreis derer, deren Eltern einen kostspieligen Auslandsaufenthalt finanzieren können. Der kann immerhin 6 Monate bis 10 Jahre dauern. Zwischen 1550 und 1750 gilt es für die Eliten in Europa als standesgemäß, ihre Söhne gleich nach der Schulausbildung auf Bildungsreise zu schicken. Sie dient nicht nur dem Feinschliff im höfischen Benehmen und der Verbesserung der Fremdsprachen, sondern auch der Aneignung von akademischem Wissen. Doch warum beginnen um 1550 die Kavalierstouren zu boomen? Der Historiker Holger Kürbis. Die Kavalierstouren haben unterschiedlichste Wurzeln, also die reichen weit ins Mittelalter zurück, speisen sich aus Quellen wie der mittelalterlichen Hofreise, also die Reisen zu den einzelnen Höfen, aus den Pilgerreisen nach Santiago de Compostela, Rom oder auch Jerusalem oder der Heidenfahrt, also eher in den östlichen Bereich. Dazu kommen noch Elemente aus der akademischen Bildungsreise, die alle so um 1550 in diesem Phänomen der Kavalierstour zusammenfließen. Im 16. Jahrhundert drängen immer mehr Adlige in die Ämter des Hofes, der staatlichen Verwaltung und Diplomatie, die vorher von bürgerlichen Gelehrten ausgeübt wurden. Damit wird der Besuch einer ausländischen Universität während der Kavalierstour zur Pflicht. Von der Grand Tour erhoffen sich die Eltern vor allem den letzten Schliff bzw. die Krönung einer guten Erziehung ihrer Sprösslinge. Ob das allerdings auch für die Söhne aus gutem Hause der Grund ist, sich auf Reisen zu begeben? Oder auch für die vereinzelten Töchter, die ebenfalls durch Europa tourten? Holger Kürbis hat vor allem die Geschichte der preußischen und brandenburgischen Adelsfamilien untersucht, die ihre Kinder auf Tour schickten. In den seltensten Fällen war es pure Abenteuerlust, also das gab es auch. Es gab so in jeder Generation wenigstens einen Vertreter großer Adelsgeschlechter, den es durch die halbe Welt getrieben hat. Aber das war sozusagen eher die Ausnahme. Der Regelfall war eher der Erwerb von Weltläufigkeit, von Sprachen, allgemeinen Fähigkeiten, also ritterlichen Tugenden, Reiten, Fechten, Tanzen, was alles dazugehört. Dazu kam noch eine allgemeine Weltkenntnis und die Kenntnis großer oder als vorbildhaft empfundener europäischer Höfe. Das musste nicht immer Paris oder Versailles sein, das konnten auch die norditalienischen Höfe sein. In England etabliert sich für die Ausbildungsreise des jungen Adels der Begriff Grand Tour. 1670 taucht er zum ersten Mal im Italienreiseführer des Briten Richard Lascelles auf. In den Niederlanden wird die große Fahrt Grote Tour genannt, in den deutschsprachigen Ländern Kavalierstour. Anders als in England, wo die Grand Tour ihre Blütezeit im 18. Jahrhundert erlebt, boomt sie auf dem Kontinent schon Mitte des 16. Jahrhunderts, um dann, unterbrochen vom Dreißigjährigen Krieg, Mitte des 17. Jahrhunderts nochmal Fahrt aufzunehmen. Bevor es auf Tour geht, sind eine Menge Formalitäten zu erledigen. Egal ob in England oder auf dem Kontinent. Reisepässe, Einreisevisa, Gesundheitszeugnisse oder Geldgutschriften müssen besorgt werden. Das war vor dem 19. Jahrhundert wesentlich aufwendiger als heute, denn allein in Italien oder zwischen den deutschen Territorien gab es viele Grenzen. Wer allerdings an der Grenze ohne gültigen Pass oder Visum erscheint, bekommt weder Pferde noch Kutschen ausgeliehen und ist nicht befugt, in einem Gasthaus zu übernachten. Außerdem brauchen alle, die über den Seeweg nach Italien reisen, ein gültiges Gesundheitszeugnis, um nicht in Quarantäne zu landen. In Zeiten von Epidemien gilt das auch für Reisende, die die Alpen überqueren. Ferner gehört es auch zur Vorbereitung der Grand Tour, schon mal ein wenig Französisch und Italienisch zu lernen und sich mit der Lektüre von Reiseführern und Landkarten auf die Gegebenheiten der jeweiligen Länder vorzubereiten. Und natürlich Kunstbände mit zahlreichen Illustrationen der Schätze vor Ort zu studieren. Das Standardwerk für Italienreisende ist lange Zeit das Buch »Reise nach Italien« des französischen Hugenotten Maximilien Misson. Es erscheint 1691 in Frankreich und 1695 in englischer Übersetzung. Misson schreibt den Reiseführer, nachdem er als Tutor die Enkel des Herzogs von Ormond auf ihrer Grand Tour begleitet hat. Bei der Auswahl der Tutoren wählen die Adelshäuser nach Möglichkeit die klügsten Köpfe der Zeit. So schickt Lord Cavendish 1610 seinen Sohn mit dem berühmten Staatstheoretiker und Philosophen Thomas Hobbes auf Grand Tour. Es ist wichtig, einen erfahrenen Ratgeber an der Seite zu haben. Denn mit der Kutsche oder dem Pferd auf Tour zu gehen, ist strapaziös und verlangt von den jungen Reisenden besondere Fähigkeiten, die Edward Gibbon so beschreibt. Er sollte sowohl geistig wie auch körperlich über eine große, unerschöpfliche Energie verfügen, die jeder Fortbewegungsart standhält und ihm erlaubt, alle Widrigkeiten der Straße, des Wetters und des Gasthauses mit einem Lächeln zu ertragen. Sie muss ihn außerdem zu unermüdlicher Neugier antreiben, bei jedem Halt ungeduldig machen, ihn zu einem Kampfe gegen die Zeit anstacheln und ihm jede Furcht vor Gefahren nehmen. All dies bringt ihn dazu, zu jeder Tages- und Nachtzeit Überschwemmungen zu trotzen, Berge zu erklettern oder in Minen hinabzusteigen, sobald sich nur die geringste Gelegenheit zu bieten scheint, sich zu vergnügen oder etwas zu lernen. Misson ist einer der vielen Reisebegleiter, die als Tutoren den jungen Aristokraten nicht nur mit Organisationstalent und Sprachkenntnissen zur Seite stehen, sondern auch Reiseberichte verfassen und aufpassen, dass sich die jungen Herren im Ausland gut benehmen. Immerhin dient die Kavaliersreise inoffiziell auch dazu, erste Erfahrungen in der Liebe zu sammeln. Das Durchschnittsalter der Reisenden, die mir untergekommen sind, lag so zwischen 18 und 20 Jahren. Also die waren eigentlich schon erwachsen. Aber die sollten sich natürlich im Sinne der alten ritterlichen Tugenden auch in der Fremde bewähren, sollten Erfahrungen sammeln. Inwieweit das auch auf die Beziehungen zu Frauen sich auswirkte, kann man ganz schlecht sagen. Also man kann das natürlich vermuten. Allerdings waren die auch nicht alleine unterwegs, sondern standen in der Regel unter einer ziemlich rigiden Aufsicht durch einen Hofmeister, der auch wiederum an den Vater bzw. die Vormünder Bericht erstattete über den Lebenswandel. Und insofern ist das sehr mit Spekulationen behaftet, inwieweit die jungen Männer in der Fremde beispielsweise über die Stränge schlugen. Missons berühmtes Werk Nouveau Voyage d'Italie beschäftigt sich auch mit dem Mangel an brauchbaren Landkarten, über den seine Zeitgenossen zu Recht klagen. So ist es der Kulturgeschichte die Grand Tour von Attilio Brilli zu entnehmen, die 1997 im Wagenbach Verlag erschienen ist. Ich gebe euch drei Ratschläge zu diesem Thema. Erwartet vor allem nicht, die Karten in den Ländern kaufen zu können, die ihr besucht. Denn es ist uns selber geschehen, dass wir sogar in großen Städten danach gesucht haben. Zweitens darf man nicht vergessen, sie mit Stoff bespannen zu lassen und sie um einen hierfür eigens angefertigten Stock gewickelt aufzubewahren. Schließlich sollte man sich daran erinnern, stets die verschiedenen Fehler, die man auf der Karte entdeckt, in einem Notizbuch zu vermerken und denen, die solche Karten ausführen, davon Mitteilung zu machen. Wenn alle sich in dieser Weise verhielten, hätten wir überall korrekte Karten. Bevor es endgültig auf Grand Tour geht, ist noch die Frage zu klären, was mitnehmen. Nur das Nötigste, wie zweckmäßige Kleidung, Bücher, Kunstbände, Landkarten, Zeichenblöcke und Waffen, um sich vor Gefahren zu schützen. Und selbstverständlich dürfen auch in der bescheidensten Ausrüstung nicht die Reiseapotheke, Besteck und Gewürze fehlen. Außerdem raten die Reisehandbücher in jedem Fall eine eigene Liege, Bettzeug, Handtücher, Tischtücher und Servietten, Kochtöpfe und Lebensmittel mitzunehmen. Und nicht zu vergessen, ein Vorhängeschloss, um das Zimmer im Gasthaus absperren zu können. Wer in Regionen wie dem Schwarzwald, Dalmatien oder Sizilien unterwegs ist, dem wird ohnehin empfohlen, einfach alles dabei zu haben, was der Mensch braucht, um sich selbst zu versorgen, weil es an Unterkünften mangelt. Egal wie groß oder klein das Gepäck ist, eines darf auf keinen Fall fehlen: das Nécessaire. Ein Vorläufer des modernen Kulturbeutels, der weit mehr ist als nur ein Aufbewahrungsort für Puder und Kosmetik. Die kleinen Holzschachteln dienen auch als Transportbehälter für die absolut notwendige Reiseapotheke. Sie sind teilweise kunstvoll aus Mahagoni mit Intarsien gefertigt und ein kleines Statussymbol, in dem pharmazeutische Mixturen, Bestecke für den Aderlass, Flakons und Glasmörser transportiert werden. Abgesehen von den vielen Nächten in einfachen Poststationen, die nur ein Strohlager als Bett anbieten, und den holprigen Straßen, die das Reisen beschwerlich machen, gehören auch Krankheiten zu den vielen Unbilden während der Tour. Holger Kürbis: Krankheiten ist immer ein sehr großes Thema. Das spielt auch immer in der Korrespondenz der Reisenden eine sehr große Rolle. Das konnte schon mit einem entzündeten Zahn anfangen, der zu einem Problem wurde. Insofern waren Krankheiten immer präsent. Dazu kam das Übliche, wenn man halt mit dem Pferd und Wagen unterwegs ist. So ein Pferd kann mal irgendwie stolpern, dann liegt man unterm Pferd und hat das Bein gebrochen. Dazu kommen noch die vielen Kriege, die zwischen 1550 und 1750 in Europa wüten. Wie beispielsweise der Dreißigjährige Krieg oder der Spanische Erbfolgekrieg. 1667 reist der Erbprinz von Sachsen-Gotha nach Frankreich und Italien. Der hat am Anfang seiner Reise 8 Reisebegleiter, am Ende sind es dann noch 4. Der ist am Anfang seiner Reise noch mit einem eigenen Wagen unterwegs und einer Handvoll Pferden. Und dann im niederländisch-französischen Grenzgebiet 1667, also mitten im Devolutionskrieg, geraten die dann in einen Hinterhalt spanischer Truppen. Der Kutscher wird erschossen, der Kammerdiener wird erschossen und die Kutsche wird geraubt. Und fortan ging es dann nur noch mit den Pferden weiter. Immerhin nicht zu Fuß. Es ist generell nicht üblich, zu Fuß unterwegs zu sein. Nicht mal, um die Alpen zu überqueren. Eine Herausforderung für alle Reisenden, die nicht mit dem Schiff in Italien einreisen. Wer mit der eigenen Kutsche reist, muss sie vor der Überquerung der unwegsamen Pässe in ihre Einzelteile zerlegen und dann in ein anderes Transportmittel umsteigen. Wie beispielsweise die Sänfte. Diese Überquerung auf Sänften beziehungsweise dann bergab auf Schlitten, das war durchaus üblich. Entweder das beziehungsweise gemietete Kutschen, Pferde, Saumtiere, also alles Mögliche, womit man halt möglichst sicher über so einen Berg kam. Zumal versucht wurde von den Reisenden, die Planung so zu steuern, dass die Überquerung der Alpen eben in die Sommermonate fiel. Dass man halt nicht im Winter drüber musste. Weil das war dann halt schon ein bisschen gefährlich und das versuchte man halt zu vermeiden. Wie viele Sprösslinge des europäischen Adels sich auf Grand Tour begeben, darüber gibt es keine genauen Zahlen. Aber es ist von Tausenden die Rede. Einige reisen inkognito, wie August der Starke, der mit 17 Jahren für 2 Jahre als Graf von Leisnig seine Kavalierstour durch Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Österreich unternimmt. Oder ein gewisser Graf von Trausnitz, der am 3. April 1716 in Rom eintrifft und fürstlich empfangen wird. Es ist der bayerische Kurprinz Karl Albrecht, der sich auf seine Ausbildungsreise begeben hat und in Italien für gute Beziehungen zur römischen Kurie und den jeweiligen Höfen sorgen soll. Er knüpft Kontakte, die ihm für sein späteres Amt als Kaiser Karl VII. Äußerst hilfreich sind. Kurprinz Karl Albrecht wählt die klassische Route eines bayerischen Grand Touristen. Es geht südwärts, über Salzburg, Innsbruck, Sterzing, Brixen und Bozen nach Venedig. Von dort aus nach Rom und weiter nach Neapel und wieder zurück nach München. Die Sprosse der englischen, französischen oder niederländischen Adelshäuser nehmen natürlich eine andere Route. Aber auch ihr Ziel heißt Italien. Nicht nur wegen der antiken Kunst, sondern auch aus einem anderen Grund. Also Italien, gerade Norditalien, weist eine ganze Reihe von Vorteilen für den Reisenden auf. Das ist zum einen eine relativ hohe Städtedichte. In Europa finden Sie das nur noch im niederländischen Raum, bedingt noch am Oberrhein. Also Sie haben relativ viele städtische Zentren, die nicht allzu weit auseinander liegen, mit einer ausgeprägten höfischen Kultur im italienischen Bereich. Und Sie haben die entsprechenden renommierten Universitäten in Bologna oder Padua, Siena. Das ist die Möglichkeit, auf relativ kleinem Raum relativ viele unterschiedliche Sachen en passant mitzunehmen. Die Reise des Kurprinzen von München nach Neapel und zurück kostet seinen Vater ein Vermögen. Max Emanuel muss sich 250.000 Gulden leihen, um den Sohn standesgemäß auszustatten. Mit der eigenen Kutsche, knapp 70 Männern als Gefolge, 45 Koffern und Truhen, 36 Mantelsäcken, 4 großen Matratzen und 5 kleine Matratzen sowie 2 großen Körben. Solch eine Ausstattung ist allerdings nicht der Standard. Junge Aristokraten aus bescheideneren Verhältnissen reisen nicht mit großem Gefolge oder der eigenen Kutsche, sondern sind mit Pferden oder mit der Postkutsche unterwegs. So wie Ahasverus von Lehndorf, der sich 1656 gemeinsam mit seinem Cousin Georg Friedrich zu Eulenburg auf seine Reise durch Deutschland, über die Niederlande, Flandern, England, Frankreich, Italien, Malta, die griechischen Inseln bis nach Spanien begibt. Nur in Begleitung ihres Hofmeisters Simon Segers und 1 bis 2 Dienern. Die beiden Ostpreußen unternehmen eine der längsten Kavalierstouren der Grand Tour-Geschichte. Sie sind fast 10 Jahre lang unterwegs. Die beiden übernachten während ihrer langen Reise in einfachen Unterkünften, die oft nur ein Strohlager als Bett anbieten. Wer es sich dagegen leisten kann, für den stehen auch komfortabel ausgestattete Gasthäuser zur Verfügung, die nicht nur saubere Betten, sondern auch erlesene Speisen zu bieten haben. Auskünfte über die passende Unterkunft gibt es über die Touristeninformation der frühen Neuzeit in Gestalt von Ortskundigen, die gern weiterhelfen. Es gab entsprechende Anlaufpunkte. Also in Angers gab es beispielsweise einen Informationsvermittler, der ursprünglich aus Kiel stammte. Und in den Städten waren es relativ häufig die Sprach- oder andere Exerzitienmeister, also Fechtlehrer, Reitlehrer und dergleichen, die halt als Anlaufstationen genutzt wurden. Bei Gasthäusern war es relativ unterschiedlich, weil bei längeren Aufenthalten, beispielsweise in Paris, dazu übergegangen wurde, entsprechende Unterkünfte längerfristig anzumieten, weil es schlicht und ergreifend billiger war, als in einem Gasthaus zu übernachten. Ein Aufenthalt in Paris ist generell etwas kostspieliger als in den italienischen Metropolen. Auch weil es üblich ist, sich erstmal eine Garderobe anfertigen zu lassen, um mit der neuesten französischen Mode zu gehen. Ungeachtet der Kosten dafür. Aber was kostet die Welt? Der Verfasser des ersten Standardreiseführers Maximilien Misson rät dazu, darüber nicht allzu sehr nachzudenken. Um angenehm und mit Freuden zu reisen, muss man den Geldbeutel locker zu halten wissen. Dies ist der beste Weg, sich Respekt zu verschaffen, überall Einfluss zu bekommen und den größten Nutzen aus der Reise zu ziehen. Da man doch nur einmal im Leben eine so große Unternehmung auf sich nimmt, lohnt es sich nicht, sich Sorgen wegen 1000 Scudi mehr oder weniger zu machen. Die kostbaren Stücke aus Paris werden nach der Heimkehr zwar selten getragen, dienen aber als wertvolles Andenken an die große Fahrt. Genau wie die zahlreichen Porträts, die die Reisenden anfertigen lassen, sozusagen die Selfies im 18. Jahrhundert. Eines der bekanntesten zeigt Johann Wolfgang von Goethe auf seiner Italienreise vor kampanischer Landschaft. Als Souvenir bringen die Grand-Touristen aber auch gerne echten Kitsch mit. Holger Kürbis. Am schönsten finde ich die Souvenirs aus dem späten 18. Jahrhundert. Das sind wunderschöne Korkmodelle, die in Italien gefertigt werden, von antiken Bauwerken. Es gibt zwei größere Sammlungen in Deutschland. Eine befindet sich in Gotha, die andere in Kassel. In England ist es sehr verbreitet. Die große Epoche der Grand Tour und Kavalierstour endet mit dem Anbruch des bürgerlichen Zeitalters durch die Französische Revolution. Fortan ist das Reisen nicht mehr ausschließlich den Privilegierten vorbehalten, sondern entwickelt sich nach und nach zum modernen Tourismus. Zweiwöchige Urlaubsreisen, bei denen vor allem eins im Vordergrund steht, die Erholung. Davon konnten all die zu Eulenburgs und von Lehndorfs während ihrer Kavalierstouren nur träumen. Sie hörten eine Radio-Wissen-Sendung über die Grand Tour, die Kavalierstour, die zum Ausbildungsprogramm junger Adliger zwischen Renaissance und Französischer Revolution gehörte. Ulrike Beck hat sich an die Spur der Reisenden geheftet. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Birnstiel und Heinz Peter. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Martin Trauner. Redaktion Thomas Morawetz.